Abschnitt 9 aus Die Blinde, Band 1 von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 9. Kapitel: Der Held des Prozesses. Sie haben es mir abgepresst. Jetzt, wo ich Ihnen Ihren Willen getan habe, lassen Sie mich mit meinen Gefühlen allein und gehen Sie. Das waren die ersten Worte, mit denen mich der Held des Kriminalprozesses anredete, sobald er wieder imstande war zu sprechen. Er ging mit einem eigentümlich trotzig resignierten Ausdruck nach der anderen Seite des Zimmers und blickte von dort aus auf mich wie ein Mensch, der mit einer ansteckenden Krankheit behaftet ist und einen gesunden Nebenmenschen vor der Gefahr der Berührung mit sich bewahren möchte. »Warum soll ich gehen?« fragte ich. »Sie sind ein kühnes Weib«, sagte er, »dass Sie den Mut haben, in demselben Zimmer mit einem Menschen zu bleiben, auf welchen die Leute als auf einen Mörder mit Fingern gedeutet haben und welcher unter der Anklage eines todeswürdigen Verbrechens vor Gericht gestanden hat.« Derselbe krankhafte Gemütszustand, welcher ihn nach Dymchurch geführt und ihn veranlasst hatte, mich am vorhergehenden Abend in der von mir erzählten Weise anzureden, brachte ihn jetzt, wie mir schien, gegen mich als gegen eine Person, auf welche sich seines leidenschaftlichen Temperaments als eines Mittels bedient habe, ihm die Wahrheit abzuzwängen. Was sollte ich mit einem Menschen in dieser Gemütsverfassung anfangen? Ich entschloss mich zu einem Verfahren, das man sprichwörtlich den Stier bei den Hörnern packen nennt. »Ich sehe nur einen Mann hier«, antwortete ich, »einen Mann, der von der Anklage eines Verbrechens, das er zu begehen unfähig war, ehrenvoll freigesprochen worden ist, einen Mann, der Anspruch auf mein Interesse und meine Sympathie hat. Reichen Sie mir die Hand, Herr Dubourg.« Ich sprach in einem guten, herzlichen Tone und bekräftigte meine Worte durch einen guten, herzlichen Händedruck. Der arme, schwache, vereinsamte, verfolgte junge Mensch ließ seinen Kopf wie ein Kind auf meine Schulter sinken und brach in Tränen aus. »Verachten Sie mich nicht«, sagte er, sobald er wieder Worte finden konnte. »Es kann einen Menschen wohl zu Boden werfen, wenn er auf der Anklagebank gesessen hat und wenn Hunderte von hartherzigen Menschen ihn, ohne dass er es verdient hätte, mit Entsetzen angestarrt haben. Überdies fühle ich mich sehr einsam, Madame, seit mich mein Bruder verlassen hat. Wir setzten uns wieder nebeneinander nieder.« Sein Wesen bot die sonderbarste Mischung von Extremen, die mir jemals vorgekommen waren. Wenn man ihn zu einem der leidenschaftlichen Ausbrüche brachte, zu denen er so leicht aufflammte, so erschien er wie ein Tiger. Wenn er sich aber dann wieder zu seiner gewöhnlichen milden Temperatur abgekühlt hatte, erschien er wie ein wahres Lamm. »Eines ist mir auffallend, Herr Dubourg«, fuhr ich fort, »ich begreife nicht recht.« »Nennen Sie mich nicht Herr Dubourg«, unterbrach er mich, »Sie erinnern mich damit an die Schande, die mich genötigt hat, diesen Namen anzunehmen. Nennen Sie mich bei meinem Vornamen. Es ist ein fremder Name. Ihrem Akzente nach müssen Sie eine Fremde sein und werden mich deshalb meines fremden Namens willen nur umso lieber haben. Ich bin nach einem Bruder meiner Mutter auf den Namen Oskar getauft. Meine Mutter war aus Jersey. Nennen Sie mich Oskar. Was also begreifen Sie nicht?« »Ich begreife nicht«, nahm ich wieder auf, »dass Ihr Bruder Sie in Ihrer gegenwärtigen Lage hier ganz allein lässt.« Bei diesen Worten wäre er beinahe wieder in Wut geraten. »Kein Wort gegen meinen Bruder«, rief er zornig aus. »Mein Bruder ist das edelste Wesen, das Gott je geschaffen hat. Das werden Sie selbst zugeben müssen. Sie wissen ja, was er für mich getan hat. Ich würde ohne diesen Engel unfehlbar gehängt worden sein.« Ich gab zu, dass sein Bruder ein Engel sei, und dieses Zugeständnis beschwichtigte ihn sofort. »Die Leute sagen, man könne uns nicht voneinander unterscheiden«, fuhr er fort, indem er seinen Stuhl freundschaftlich dicht an meinen heranrückte. Ach, die Leute sind so oberflächlich. Dem Äußern nach sind wir allerdings ganz gleich. Sie haben gehört, dass wir Zwillinge sind, aber damit hat auch zu meinem Unglück die Ähnlichkeit ein Ende. Nugent, mein Bruder, erhielt diesen Namen nach meinem Vater. Nugent ist ein Held. Nugent ist ein Genie. Ich wäre gestorben, wenn er sich nicht nach dem Kriminalprozess meiner angenommen hätte. Ich hatte niemanden als ihn. Wir sind Waisen und haben keine weiteren Geschwister. Nugent empfand die mir angetane Schmach noch bitterer als ich, aber er wusste sich zu beherrschen. Freilich traf ihn der Schimpf auch noch empfindlicher als mich. Ich will Ihnen sagen, warum. Nugent war auf dem besten Wege, unseren Familiennamen, den Namen, welchen wir jetzt aufzugeben genötigt sind, zu einem weltberühmten zu machen. Er ist Maler, Landschaftsmaler. Haben Sie nie von ihm gehört? Nun, da werden Sie bald von ihm hören. Was glauben Sie, wohin er gegangen ist? Zu den Wilden in Amerika, um dort Studien zu neuen Bildern zu machen. Er wird der Gründer einer neuen Schule der Landschaftsmalerei in einer so großartigen Auffassung, wie sie nie erstrebt worden ist, werden. Der liebe Junge, wissen Sie, was er zu mir sagte, als er hier von mir Abschied nahm? Edle Worte, wahrhaft edle Worte. »Oskar, ich werde unseren angenommenen Namen berühmt machen. Du sollst in ehrenvoller Weise bekannt, du sollst berühmt werden als der Bruder von Nugent Dubourg. Denken Sie, ich hätte mich einer solchen Karriere behindernd in den Weg stellen können? Könnte ich einen solchen Mann, der mir so viel geopfert hatte, dazu verurteilen, hier zu vegetieren, um mir Gesellschaft zu leisten? Was liegt daran, ob ich mich einsam fühle oder nicht? Wer bin ich?« Oh, wenn Sie gesehen hätten, wie er das entsetzliche Allbekanntsein, welches uns nach dem Prozess verfolgte, ertrug. Überall hielten ihn die Leute für mich, starrten ihn an und deuteten mit den Fingern auf ihn. Keine Klage entfuhr ihm. Er lachte darüber. »So viel gebe ich auf die öffentliche Meinung«, sagte er mit den Fingern schnalzend. »Das ist doch Geistesstärke, nicht wahr?« Er reiste von Stadt zu Stadt, aber überall fanden sich die Fotografien, die Zeitungen, überall war die ganze nichtswürdige Geschichte. Ein Roman aus dem wirklichen Leben, nannten sie es, jedermann schon von Nugents Eintreffen bekannt. Er verlor nie den Mut. »Wir werden schon noch einen Ort finden«, pflegte er heiter zu sagen. »Du brauchst dich gar nicht darum zu bekümmern, Oskar, ich sorge für dich.« »Ich verspreche dir, ich schaffe dir einen Zufluchtsort, gerade wie du ihn brauchst.« Er zog überall Erkundigungen ein und machte endlich diesen einsamen Ort, welchen sie bewohnen, ausfindig. Ich fand die Gegend hübsch, als wir zusammen über die Hügel gingen. Für ihn war sie längst nicht großartig genug. Wir verirrten uns. Ich fing an, mich zu ängstigen, aber er machte sich gar nichts daraus. »Ich bin ja bei dir«, sagte er, »und mich verlässt mein Glück nicht. Pass auf, wir werden nächstens über ein Dorf stolpern.« »Sie werden es kaum glauben, wenn ich Ihnen sage, dass wir 10 Minuten später, genau wie er es vorhergesagt hatte, über diesen Ort stolperten. Als ich ihm endlich vermocht hatte, mich zu verlassen, ging er doch nicht von mir, ohne mich guten Leuten empfohlen zu haben.« Er empfahl mich dem Wirt des Gasthauses hier. Er sagte zu ihm, »Mein Bruder hat eine zarte Gesundheit. Mein Bruder wünscht, zurückgezogen zu leben. Ich werde Ihnen dankbar sein, wenn Sie sich um meinen Bruder bekümmern.« War das nicht gütig? Der Wirt schien ganz gerührt davon zu sein. Nugent weinte, als er von mir Abschied nahm. »Oh, was gäbe ich darum, wenn ich sein Herz und seinen Geist hätte? Aber es ist doch auch schon etwas, sein Gesicht zu haben, nicht wahr?« Das sage ich mir oft, wenn ich mich im Spiegel sehe. Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen so viel vorplaudere, aber wenn ich einmal von Nugent zu reden anfange, weiß ich nie, ein Ende zu finden. Ein Zug in dem sonst unergründlichen Wesen dieses jungen Menschen war also deutlich ausgesprochen. Er betete seinen Zwillingsbruder an. Es würde auch mir klar gewesen sein, dass Herrn Nugent Dubourg es verdiene, angebetet zu werden, wenn ich mich damit hätte aussehen können, dass er seinen Bruder an einem Orte wie Dimchurch sich selbst überlassen hatte. Ich musste mich des großen Dienstes erinnern, welchen er seinem Bruder bei dem Kriminalprozess geleistet hatte, um es über mich zu gewinnen, ihm die Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, mein Urteil über ihn bis zu einer persönlichen Bekanntschaft zu suspendieren. Nachdem ich diesen Akt der Großmut vollbracht hatte, nahm ich die erste sich darbietende Gelegenheit wahr, um die Unterhaltung auf einen anderen Gegenstand zu leiten. Ich kenne nichts Langweiligeres als die Mitteilung über die Tugenden einer abwesenden und uns unbekannten Person. »Ist es wahr«, fragte ich, »dass Sie Browndown auf 6 Monate gemietet haben? Wollen Sie sich wirklich in Dimchurch niederlassen?« »Ja«, antwortete er, »wenn Sie mein Geheimnis bewahren wollen. Die Leute hier wissen nichts von mir. Sagen Sie ihnen bitte nicht, wer ich bin. Sie würden mich von hier forttreiben, wenn Sie es täten.« »Ich muss aber doch Fräulein Finch sagen, wer Sie sind«, erwiderte ich. »Nein, nein, nein«, rief er eifrig aus, »ich kann den Gedanken, dass sie darum wissen sollte, nicht ertragen. Ich bin so entsetzlich beschimpft worden. Was würde sie von mir denken?« Es folgte ein neuer Erguss seiner entzückten Bewunderung Lucillas, untermischt mit erneuten Bitten, seine Geschichte vor jedermann geheim zu halten. Ich verlor die Geduld bei seinem gänzlichen Mangel an Charakterstärke und gesundem Menschenverstand. »Mein lieber Oskar, ich möchte Sie wohl ohrfeigen«, sagte ich. »Sie befinden sich in Betreff dieser Angelegenheit in einem nichtswürdig krankhaften Gemütszustande. Haben Sie nichts anderes zu denken? Haben Sie keinen Beruf? Müssen Sie nicht für Ihren Unterhalt arbeiten?« Ich sprach, wie man sieht, in ziemlich starken Ausdrücken, denen ich noch durch einen entsprechenden Ton und eben solche Manieren den gehörigen Nachdruck verlieh. Herr Oskar Dubourg sah mich mit der verwirrten Miene eines Menschen an, dessen Geist sich plötzlich eine Fülle neuer Ideen gewaltsam aufdrängt. Er gab bescheiden die für ihn demütigende Wahrheit zu. Seit seinen Kindertagen hatte er immer nur die Hände in die Taschen zu stecken gebraucht, um jederzeit Geld zu finden, ohne dass er es jemals nötig gehabt hätte, es vorher zu verdienen. Sein Vater war ein beliebter Porträtmaler gewesen und hatte eine Dame, deren Porträt er gemalt, eine Erbin, geheiratet. Oskar und Nugent fanden sich beim Tode ihrer Eltern in der verabscheuungswürdigen Lage unabhängiger Gentlemen. Die Würde der Arbeit war etwas diesen unglücklich verwöhnten jungen Leuten Unbekanntes. »Ich verachte einen reichen Müßiggänger«, sagte ich zu Oskar in meiner republikanischen Strenge. »Sie bedürfen des veredelnden Einflusses der Arbeit, um einen Mann aus sich zu machen. Kein Mensch hat ein Recht, müßig zu gehen, keiner ein Recht, reich zu sein. Sie würden sich in einem weniger krankhaften Gemütszustande befinden, mein junger Mann, wenn Sie Ihr Brot und Ihren Käse verdienen müssten, bevor Sie es essen.« Er starrte mich mit kläglicher Miene an. Die edlen Gesinnungen, welche ich von meinem verstorbenen Gatten überkommen hatte, brachten Herrn Oskar Dubourg völlig außer Fassung. »Seien Sie mir nicht böse«, sagte er in seiner unschuldigen Weise. »Meinen Käse würde ich auch nicht essen können, wenn ich ihn mir verdiente. Ich kann keinen Käse vertragen. Überdies beschäftige ich mich so gut ich kann.« Er nahm seine kleine goldene Vase von dem hinter ihm stehenden Tische und erzählte mir, was ich ihn schon Lucilla hatte erzählen hören, als ich am Fenster horchte. »Sie würden mich diesen Morgen bei der Arbeit gefunden haben«, fuhr er fort, »wenn nicht die dummen Menschen, die mir meine Metallplatten schicken, ein Versehen gemacht hätten. Die Legierung sowohl des Goldes wie des Silbers ist dieses Mal ganz verkehrt. Ich muss die Platten wieder zurückschicken und einschmelzen lassen, bevor ich irgendetwas damit anfangen kann. Sie liegen schon alle bereit, um heute, wenn der Frachtwagen kommt, wieder abgeschickt zu werden. Wenn es hier Bedürftige gibt, die Geld brauchen, so werde ich Ihnen mit dem größten Vergnügen etwas von dem meinigen abgeben. Es ist nicht meine Schuld, dass mein Vater meine Mutter heiratete, und was kann ich dafür, dass er jedem von uns, meinem Bruder und mir, jährliche Einnahme von 2000 Pfund hinterlassen hat?« 2000 Pfund, und der berühmte Pratolungo hatte nie vor seiner Verbindung mit mir gewusst, was es heißt, 5 Pfund zu seiner Verfügung zu haben. Ich blickte nach der Zimmerdecke empor. In meiner gerechten Entrüstung vergaß ich Lucilla und ihre Neugier in Betreff Oscars. Vergaß ich Oscar und seine Angst, dass Lucilla entdecken möchte, wer er sei. Ich öffnete meine Lippen, um zu reden. Im nächsten Augenblicke würde ich meine Donnerkeile gegen das ganze infame System der modernen Gesellschaft geschleudert haben, wenn ich nicht durch die merkwürdigste und unerwartetste Unterbrechung, die jemals einer Frau die Lippen geschlossen hat, zum Schweigen gebracht worden wäre. Ende von Abschnitt 9. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 8. Dezember 2023.